Herzlich willkommen zurück in der Chaosbude. Heute bin ich ganz allein. Philipp hat keine Zeit. Sonst hat sich auch niemand gemeldet. Deswegen dachte ich mir, ich stelle euch heute mal zwei Android-Apps vor, die mir so in der letzten Zeit sehr viel Spaß gemacht haben. Das eine ist ein Launcher und das andere ist ein Spiel. Das Spiel heißt Minidash. Minidash ist ein Super Meat Boy-Klon, der total niedlich gemacht ist, total süß aussieht. Man spielt eine kleine gelbe Figur mit einer blauen Hose. Und mit der muss man diverse Levels meistern, die Levels sind überall mit Fallen und Sägen und Raketen gespickt. Und man springt da und versucht so schnell wie möglich das Ziel des Levels zu erreichen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, so eine Pilze einzusammeln, um sich neue Charaktere freizustellen oder neue Levelpacks freizustellen. Das Herausragende an diesem Spiel ist einfach die Steuerung. Die Steuerung ist einfach mal so gut gelungen. Man hat dafür einen Schieberegler, der von links nach rechts geht, und den Sprungbutton. Mehr braucht man dafür auch ja eigentlich nicht. Aber die meisten Touchscreen-Steuerungen sind ja meistens irgendwie relativ hakelig, relativ schwierig zu steuern. Aber bei diesem Spiel, diese Steuerung wünsche ich mir einfach für jedes Jump'n'Run-Spiel, was irgendwie auf einem Touchscreen gesteuert wird. Das ist einfach so genau, dass man immer weiß, dass man selber jetzt irgendwie blöd gedrückt hat oder falsch gelenkt hat, wenn man es irgendwie stirbt oder sonst was. Tja, das Spiel kostet auch gar nicht mal so viel. Das Spiel kostet gerade mal 75 Cent im Android Store. Und also von mir aus eine sehr große Empfehlung. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Die Grafiken sind auch wunderschön gemacht. Die Levels sind sehr abwechslungsreich. Einfach kaufen. Macht super viel Spaß. Was soll ich dazu noch weiteres sagen? Das zweite, was ich euch vorstellen wollte, ist ein Launcher. Der heißt Smart Launcher Pro oder Smart Launcher. Eigentlich reicht der Smart Launcher. Der Vorteil an diesem Launcher ist einfach, wer eigentlich gar nicht so viele Widgets oder sowas benutzt und gar nicht so viele Homescreens braucht, ist mit diesem Launcher einfach perfekt beraten. Der sieht einfach mal so sauber und clean aus. Man hat eigentlich nur einen Homescreen, auf dem man die wichtigsten Apps in einer Kreisform angeordnet findet, wiederfindet. Beim ersten Starten fragt einen das Programm, welche Programme man zuordnen möchte. Heißt, er fragt einen, welches ist das Telefon-App, die Telefon-App, welches ist die Musik-App, die Galerie, der Fotoapparat, SMS, Internetbrowser. Und dann hat man auch schon so eine kleine Blume in der Mitte, ein Kreis, wo man die wichtigsten Apps hat. Dann diese kann man natürlich aber noch bearbeiten, heißt eigene hinzufügen oder rauslöschen. Was das Tolle daran ist, es hat halt einfach nur ein Screen. Links in der Ecke hat man dann so 6 kleine Quadrate, wo man das Menü mit aufrufen kann. Oder man swipet von der linken Seite einfach rein, dann blendet das Menü von alleine über. Ich habe die 6 Punkte ausgemacht, weil mir reicht das reinswipen. So hat man einfach ein so cleane Optik, das sieht einfach wunderschön aus. Man kann dann, wenn man die Bezahlversion hat, kriegt man auch noch Widgets, aber die habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Kommt irgendwann noch. Dieser Launcher ist einfach so super schnell und super klein, dass er sogar auf älteren Devices super flüssig läuft. Ich habe den mal auf einem HTC Desire installiert, was ja schon recht alt oder recht betagt ist, schon in Jahre gekommen. Und selbst da funktioniert das einfach super und super schnell. Und deswegen eine dicke Empfehlung von mir für diesen Launcher. Die Pro-Version kostet übrigens 2,79 €. Naja, gut. Das war's dann jetzt auch schon wieder. War mal wieder eine kurze Aufnahme, aber ich dachte, ich melde mich einfach mal zurück. Wer Lust hat, mitzumachen, wer Verbesserungsvorschläge hat oder mir einfach so Kritik zukommen lassen will, kann mir schreiben unter podcast@chaosbude.com oder mich antwittern unter Mr. Chaosbude. Okay, viel Spaß, haut da rein, man hört sich. Tschüss!